Relevanz von Daten, Variablen und Erhebungsmethoden in der Gesundheitsversorgung. Die Fähigkeit, Daten systematisch zu erheben, zu modellieren und zu interpretieren, ist heute eine zentrale Kompetenz in der Gesundheitsversorgung und Versorgungsforschung. Nur wer versteht, wie Variablen definiert und gemessen werden, kann die Qualität von Versorgung wissenschaftlich fundiert bewerten und verbessern. Unterschiedliche Skalenniveaus und Datentypen bestimmen dabei, welche Methoden zur Analyse geeignet sind und welche Aussagen überhaupt getroffen werden dürfen. Gerade im Gesundheitswesen, wo komplexe Prozesse und vielfältige Perspektiven aufeinandertreffen, ist es essentiell, Datenmodelle zu entwickeln, die sowohl objektive Messgrößen als auch subjektive Einschätzungen, etwa durch Patient-Reported Outcome Measures, PROMs, und Patient-Reported Experience Measures, PREMs, berücksichtigen. Nur so lässt sich ein umfassendes Bild der Versorgungsrealität abbilden und evidenzbasierte Entscheidungen treffen. Die Auswahl geeigneter Datenquellen und Erhebungsmethoden ist dabei ebenso entscheidend wie die Fähigkeit, verschiedene Perspektiven von PatientInnen, Versorgenden und weiteren Akteuren einzubeziehen. Standardisierte und gut dokumentierte Datenmodelle ermöglichen nicht nur Vergleiche und Qualitätsanalysen, sondern sind auch Voraussetzungen für die Entwicklung innovativer Versorgungsansätze und die Nutzung neuer Technologien wie Big Data und digitale Gesundheitsanwendungen. Diese Selbstlerneinheit vermittelt die grundlegenden Begriffe und Methoden, die notwendig sind, um Daten in der Gesundheitsversorgung sinnvoll zu erfassen, zu modellieren und zu nutzen. Und legt damit das Fundament für eine moderne, patientenzentrierte und wissenschaftlich fundierte Versorgungspraxis. 1. Was ist eine Variable? Eine Variable ist ein Merkmal, das gemessen oder beobachtet werden kann. In der Forschung spricht man häufig von Variablen, wenn man zum Beispiel das Alter, den Blutdruck oder die Diagnose einer Person erfasst. Variablen können verschiedene Werte annehmen und unterscheiden sich in ihrem Skalenniveau, also in der Art und Weise, wie ihre Werte interpretiert werden können. Welche Skalenniveaus gibt es? Das Skalenniveau einer Variable entscheidet darüber, welche statistischen Methoden zur Auswertung verwendet werden dürfen. Es gibt 4 klassische Skalenniveaus. 3. Von Prozessen zu Datenmodellen. In der Versorgung treffen wir auf viele Prozessmodelle, zum Beispiel den Ablauf eines Reha-Aufenthalts oder die Schritte einer Diabetesbehandlung. Damit diese Prozesse quantitativ erfassbar und analysierbar werden, müssen sie in Datenmodelle überführt werden. Beispiel: Ein Prozessmodell beschreibt den Ablauf einer physiotherapeutischen Behandlung. Ärztliche Verordnung, Erstgespräch mit Physiotherapeut, in Durchführung von 10 Einheiten, Abschlussdokumentation. Für ein Datenmodell würden wir daraus zum Beispiel folgende Variablen ableiten: PatientInnen, ID-Diagnoseschlüssel, ICD-10, Anzahl Einheiten, Therapiebeginn, therapierende Person, Therapieergebnis, ZB, Schmerzreduktion auf Skala. Solche Datenmodelle helfen uns, Muster zu erkennen, Ergebnisse zu vergleichen und evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen. 4. Welche Daten passen zu welcher Frage? Nicht jede Fragestellung lässt sich mit jeder Art von Daten beantworten. Hier ist es wichtig, kritisch zu beurteilen, welche Datenart, Datenquelle und welches Erhebungsverfahren geeignet sind. Beispiel: Verbessert eine strukturierte Entlassung aus dem Krankenhaus die Versorgung von älteren PatientInnen zu Hause? Mögliche Datenquellen: Primärdaten, eigene Befragung der PatientInnen. Sekundärdaten, Krankenkassendaten zur Wiedereinweisungsrate. Hier ist die Fähigkeit gefragt, Datenquellen kritisch zu bewerten und sinnvolle Kombinationen zu entwickeln. 5. PROMs und PREMs. Die Perspektive der PatientInnen in der Datenerhebung. Im klassischen medizinischen Kontext wird der Gesundheitszustand primär durch objektive Parameter wie Laborwerte, physiologische Messgrößen, Leistungsindikatoren oder durch Fremdbeurteilungen durch Behandelnde bestimmt. In der modernen Gesundheitsversorgung, insbesondere in der patientenzentrierten Forschung und Praxis, spielt jedoch auch die subjektive Sichtweise der PatientInnen und Patienten eine zentrale Rolle. Diese Sichtweise muss systematisch und wissenschaftlich fundiert erfasst werden, um ein vollständiges Bild der Versorgungsrealität zu erhalten. Hierfür wurden 2 wesentliche Konzepte etabliert: Patient-Reported Outcome Measures, PROMs, und Patient-Reported Experience Measures, PREMs. PROMs sind standardisierte Instrumente, mit denen PatientInnen selbst ihre Gesundheitszustände einschätzen, etwa bezogen auf Schmerzen, Mobilität, psychisches Wohlbefinden oder Lebensqualität. Diese Angaben erfolgen unabhängig von medizinischem Personal und sind nicht interpretierbar oder veränderbar durch Dritte. PROMs ergänzen somit objektive medizinische Daten um die subjektive Komponente der Gesundheitswahrnehmung. Gerade bei chronischen Erkrankungen oder in der Reha-Versorgung ist die gesundheitsbezogene Lebensqualität ein entscheidender Outcome-Parameter, der zum Beispiel im Sozialgesetzbuch § 35b SGB V ausdrücklich berücksichtigt wird. PREMs hingegen beziehen sich auf die Erfahrungen von PatientInnen im Versorgungsprozess. Sie beschreiben, wie PatientInnen die Kommunikation mit Behandelnden, die Wartezeiten, die organisatorischen Abläufe oder die Einbindung in Entscheidungen erleben. PREMs tragen damit zur Bewertung von Struktur und Prozessqualität aus nutzenden Sicht bei und liefern Hinweise für Verbesserungsmaßnahmen. Neben der Perspektive der PatientInnen sind auch die Sichtweisen der Versorgenden für eine vollständige Beurteilung von Versorgung unerlässlich. Besonders bei strukturellen und organisatorischen Themen wie Veränderungsbereitschaft, interprofessioneller Zusammenarbeit oder Führungsverhalten können nur die in der Versorgung Tätigen valide Aussagen treffen. Durch den Abgleich von Einschätzungen beider Gruppen, also PatientInnen und Versorgenden, entsteht ein differenziertes Bild, das Verzerrungen durch Einzelperspektiven reduziert und die Basis für gezielte Interventionen zur Qualitätsverbesserung bildet. Sechstens. Überblick über Erhebungsmethoden. Je nach Forschungsfrage kommen unterschiedliche Datenerhebungsmethoden zum Einsatz. Diese lassen sich grob in vier Kategorien einteilen. Primärdatenerhebung. Hierbei werden Daten gezielt neu erhoben, zum Beispiel durch Befragungen, Beobachtungen oder Messungen im Rahmen einer Studie. Diese Methode ist aufwendig, bietet aber die höchste Kontrolle über die Datenqualität, etwa auf Krankenkassendaten, Krankenhausdokumentationen oder Registerdaten. Diese Methode ist besonders in der Versorgungsforschung relevant und kosteneffizient, erfordert aber ein gutes Verständnis der Datenstruktur. Technologie und Big Data gestützte Methoden. Dazu zählen zum Beispiel Daten aus Wearables, Apps, elektronischen Gesundheitsakten, EHRs oder aus dem Internet der Dinge. Sie ermöglichen kontinuierliche, großvolumige Datenerhebungen und sind für innovative Forschungsfragen zunehmend bedeutend. Meta-Analysen und Langzeitstudien. Diese mixen entweder systematisch zusammengetragene Ergebnisse vieler Studien, Meta-Analyse, oder begleiten Personen über lange Zeiträume hinweg, Kohortenstudien. Sie liefern besonders robuste Erkenntnisse, sind aber methodisch anspruchsvoll. Alle diese Methoden haben ihre Vor- und Nachteile und werden in den folgenden Modulen noch detailliert behandelt. Perspektiven einbeziehen und Best Practices nutzen. Gute Datenmodelle entstehen nicht im stillen Kämmerlein. Sie entstehen durch die Einbeziehung verschiedener Perspektiven, zum Beispiel der Pflege, der HausärztInnen oder der IT, und durch die Anwendung von Best Practices aus der Versorgungsforschung. Beispielhafte Best Practice: Die Standardisierung von Variablenbezeichnungen, zum Beispiel nach SNOMED-CT oder ICD, erhöht die Vergleichbarkeit. Die Trennung von Identifikations- und Versorgungsdaten verbessert den Datenschutz. 8. Datenanwendung und Modellierung ist der erste wichtige Schritt, um Daten sinnvoll zu nutzen. Von der Definition einer Variable über die Wahl der geeigneten Datenquellen bis hin zur Modellierung komplexer Versorgungsprozesse. All das sind essentielle Kompetenzen in der modernen Gesundheitsforschung. Wer diese Grundlagen beherrscht, kann nicht nur Daten analysieren, sondern auch Forschung und Versorgung mitgestalten.